Da aber Jesus sich anschickte, hinaufzuziehen nach Jerusalem, nahm er die 12 Jünger beiseite für sich, und auf dem Wege sagte er zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird überliefert werden den Priesterfürsten und Schriftgelehrten, und sie werden ihn verurteilen zum Tode und werden ihn überliefern den Nationen zum Verhöhnen und Geißeln und Kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferweckt werden. Dann kam zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, betete an und bat etwas von ihm. Er aber sagte zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sage, dass diese meine zwei Söhne sitzen mögen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deinem Königreich. Als Antwort aber sagte Jesus: Nicht wisset ihr, was ihr bittet. Könnt ihr den Becher trinken, den ich mich anschicke zu trinken? Sie sagen zu ihm: Wir können. Er sagt zu ihnen: Meinen Becher zwar werdet ihr trinken, aber zu sitzen zu meiner Rechten und Linken ist nicht mein Recht zu geben, sondern ist für die, denen es bereitet ist von meinem Vater. Und da die 10 es hören, sind sie entrüstet über die 2 Brüder. Jesus aber sie herzurufend sagte: Ihr wisset, dass die Fürsten der Nationen sie beherrschen und die Großen vergewaltigen sie. Nicht also ist es unter euch, sondern wer da sollte unter euch groß werden wollen, der sei euer Diener, und wer da sollte unter euch wollen der Erste sein, der sei euer Sklave. Ebenso wie der Sohn des Menschen nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und zu geben seine Seele zum Lösegeld an vieler statt. Und da sie hinausgehen aus Jericho, folgt ihm eine zahlreiche Schar. Und siehe, 2 Blinde, sitzend am Wege und hörend, dass Jesus vorübergeht, schreien und sagen: Herr, erbarme dich unser, Sohn Davids! Die Schar aber schilt sie, auf dass sie stille schwiegen. Umso lauter aber schrien sie und sagen: Herr, erbarme dich unser, Sohn Davids! Und Jesus bleibt stehen, ruft sie und sagte: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sagen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Da es aber Jesus jammert, rührt er ihre Augen an, und sofort erblicken sie und folgen ihm. Und als sie sich Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, dann schickte Jesus 2 Jünger aus und sagte zu ihnen: Gehet hin in das Dorf euch gegenüber, und geradewegs werdet ihr finden eine Eselin, angebunden und ein Fühlen bei ihr. Löset sie und führet sie zu mir. Und so jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr ihm erwidern: Der Herr bedarf ihrer, sogleich aber wird er sie schicken. Dieses Ganze aber ist geschehen, auf das erfüllet werde, das geredet ist durch den Propheten, der da sagt: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Fühlen, dem Sohne des Jochtiers. Als aber die Jünger gegangen waren und taten, so wie Jesus mit ihnen abgemacht, führten sie die Eselin und das Fühlen und legten die Kleider auf sie, und er setzte sich auf sie obendrauf. Die meisten aber der Schar breiteten ihre Kleider auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf den Weg. Die Scharen aber, die ihm vorangingen und die da folgten, schrien und sagten: Hosianna, dem Sohne Davids, gesegnet ist, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna, inmitten der Höchsten. Und da er hineinkam nach Jerusalem, geriet die gesamte Stadt in Aufregung und sagte: Wer ist dieser? Die Scharen aber sagten: Dies ist der Prophet, Jesus, der von Nazareth von Galiläa. Und Jesus ging ein in die Weihestätte und trieb hinaus alle, die da verkauften und kauften in der Weihestätte, und die Tische der Makler stürzte er um und die Stühle derer, die Tauben verkaufen. Und er sagt zu ihnen: Es ist geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebets heißen, ihr aber macht es zu einer Höhle der Wegelagerer. Und es kam zu ihm Blinde und Lahme in der Weihestätte, und er ließ sie genesen. Die Priesterfürsten aber und die Schriftgelehrten, da sie das Staunenswerte gewahrten, das er tat, und die Knaben, die in der Weihestätte schrien und sagten: Hosianna, dem Sohne Davids, sind sie entrüstet und sagten zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sagt zu ihnen: Ja, laset ihr noch nie? Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen zubereitest du Lob. Und er ließ sie und ging hinaus aus der Stadt nach Bethanien und nächtigte dort. Des Morgens aber, da er sie zurückführte nach der Stadt, hungerte ihn. Und da er einen Feigenbaum auf dem Wege gewahrte, kam er auf ihn zu und fand nichts an ihm außer Blättern allein. Und er sagt zu ihm: Nicht werde mehr Frucht von dir für den Äon. Und verdorrt ist auf der Stelle der Feigenbaum. Und da es die Jünger gewahrten, staunten sie und sagten: Wie ist auf der Stelle verdorrt der Feigenbaum? Als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum tun, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berge sagt, werde aufgehoben und geworfen ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, so viel ihr auch bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Und da er kam in die Weihestätte, kamen zu ihm die Priesterfürsten und die Ältesten des Volks, da er lehrte, und sagten: Durch welche Vollmacht tust du dieses, und wer gibt dir diese Vollmacht? Als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen: Auch ich werde euch ein Wort fragen. So ihr mir das saget, werde auch ich euch anfangen, aus welcher Vollmacht ich dies tue. Die Taufe, die des Johannes, woher war sie? Vom Himmel oder von den Menschen? Sie aber folgerten bei sich selber und sagten: So wir sagen vom Himmel, wird er uns erwidern, weshalb nun glaubt ihr ihm nicht? So wir aber sagen von den Menschen, so fürchten wir die Schar, denn alle haben den Johannes als einen Propheten. Und als Antwort sagten sie zu Jesus: Wir wissen es nicht. Und er entgegnete ihnen: Weder sage ich euch, durch welche Vollmacht ich dies tue. Was aber dünkt euch? Ein Mensch hatte zwei Kinder und kam zu dem ersten und sagte: Kind, gehe heute hin und arbeite in meinem Weinberge. Er aber sagte als Antwort: Ich will nicht. Hernach aber bereute er und ging hin. Da er aber zu dem zweiten kam, redete er in derselben Weise. Er aber sagte als Antwort: Ich gehe her und ging nicht hin. Wer von den Zweien tut den Willen des Vaters? Sie sagen: Der Erste. Sagt Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren gehen euch voran in das Königreich Gottes. Denn Johannes kam zu euch auf dem Wege der Gerechtigkeit, und ihr glaubt ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glauben ihm. Ihr aber, es gewahrend, bereutet es nicht einmal hernach, um ihm zu glauben. Ein anderes Gleichnis höret. Es war ein Mensch, ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Steinwall auf umher und grub eine Kelter in ihm und baute einen Turm und verpachtete ihn an Winzer und Verreiste. Als sich aber nahte die rechte Zeit der Früchte, schickte er seine Sklaven zu den Winzern, zu erhalten seine Früchte. Und es nahmen die Winzer seine Sklaven, den ersten zwar verprügelten sie, den anderen aber töteten sie, den andern aber steinigten sie. Wiederum schickte er andere Sklaven, mehr als die ersten, und sie taten ihn in derselben Weise. Zuletzt aber schickte er zu ihnen seinen Sohn und sagte: Sie werden meinen Sohn scheuen. Da aber die Winzer den Sohn gewahrten, sagten sie unter sich selber: Dieser ist der Losnießer, herzu, töten sollten wir ihn und sollten dann sein Losland haben. Und sie nahmen ihn und warfen ihn hinaus aus dem Weinberg und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Winzern tun? Sie sagen zu ihm: Die Üblen, übel wird er sie umbringen und den Weinberg verpachten anderen Winzern, die ihm die Früchte hergeben werden zu ihrer rechten Zeit. Sagt Jesus zu ihnen: Laset ihr noch nie in den Schriften? Der Stein, den die Bauleute verwerfen, dieser war zum Haupt der Ecke. Von dem her geschah dies und ist erstaunlich in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, genommen wird von euch werden das Königreich Gottes und einer Nation gegeben, die seine Früchte trägt. Und der da fällt auf diesen Stein, der wird zerschellen. Auf wen er aber sollte fallen, den wird er zerstäuben wie Spreu. Und da die Priesterfürsten und die Pharisäer seine Gleichnisse hören, erkennen sie, dass er es von ihnen sagt. Und als sie suchten, ihn zu fassen, fürchteten sie die Scharen, weil sie ihn als Propheten hatten.